Deutschlandfunk, Radionacht. Sternzeit, 21. Januar. Verwirrung um die Gammablitze. Seit den 60er Jahren gilt das Verbot von Kernwaffenversuchen. Doch die Amerikaner fürchteten damals, die Sowjets würden sich nicht daran halten. Daher starteten sie die Vela-Satelliten, die nach Gammastrahlung Ausschau halten sollten, die bei solchen Tests frei wird. Tatsächlich registrierten die himmlischen Späher immer wieder sehr starke Ausbrüche von Gammastrahlung. Diese dauerten meist nur einige Sekunden. Nach anfänglicher Aufregung stellte sich schnell heraus, dass die Blitze nicht von sowjetischen Atomwaffen stammten, sondern von Objekten irgendwo im Kosmos. Doch die Satelliten lieferten nur sehr grobe Positionen der Ausbruchsstellen. Bessere Forschungssatelliten zeigten schließlich, dass sich Gammablitze völlig gleichmäßig am Himmel verteilen und nirgends gehäuft auftreten. Manche Astronomen meinten, die Gamma-Ausbrüche seien schwache Ereignisse in der Oortschen Wolke, in der großen Kugel aus eisigen Kometenkernen, die das Sonnensystem umgibt. Andere wähnten in den Gamma-Quellen recht starke Explosionen im Halo der Milchstraße. Wieder andere meinten, die Blitze seien gigantische Ausbrüche in Milliarden Lichtjahren Entfernung in den Tiefen des Kosmos. Drei physikalisch völlig unterschiedliche Theorien sollten die geheimnisvollen Gamma-Blitze erklären. Die Verwirrung löste sich erst vor gut 20 Jahren. Da gelang erstmals die Entfernungsbestimmung eines Gamma-Blitzes und sofort war klar, dass diese Ausbrüche weit entfernt sind. Es sind die energiereichsten Explosionen im Kosmos seit dem Urknall. Und jetzt weiter in der Radionacht Jazz. Sommerfestivals im Sauerland in den 70er Jahren stehen auf dem Programm. Im Studio weiterhin Karl Lippekaus. Und hier ist die Karl Berger Unit. Karl Berger, Piano und Vibraphon, Peter Kowald, Kontrabass und Alan Blairman an den Drums. So präsentierte man sich 1972 auf der Burg Altena beim New Jazz Meeting. Ein Jahr vorher hatte Karl Berger, der aus Heidelberg stammte, zusammen mit seiner Frau, der Sängerin Ingrid Cerzo und dem Saxophonisten Ornette Coleman das Creative Music Studio in Woodstock gegründet. Besonders Ornettes Trompeter Don Cherry wurde eine ganz zentrale Figur für die Bergers, unter anderem weil Don vorurteilsfreie Musik aus den verschiedensten Teilen der Welt verwendete. Er lauschte weit entfernten Sendern über Kurzwelle, hatte ständig ein kleines Transistorradio am Ohr und konnte eine Melodie sofort nachspielen, wenn er sie nur einmal gehört hatte. Als die Bergers in die USA kamen, 1971, da besuchten sie jede Woche Ornette Coleman, und der Vibraphonist erinnert sich heute noch, dass in den 60er Jahren einfach die Türen aufsprangen, wie er sagte, und eine Flut von neuer Musik entstand. Dann kam eine Zeit in den 70er Jahren, wo wir uns verstärkt fragten, was machen wir eigentlich und wie können wir es weiter vermitteln? Ingrid und ich beschlossen, nach Woodstock zu ziehen, denn wir sind keine Stadtmenschen, wir kommen aus einer Kleinstadt in Deutschland und haben Großstädte nie gemocht. Um Klang zu verstehen, sagte Karl Berger einmal, muss man erstmal mit der Stille beginnen, und auf dem Land klappt das einfach besser. Hier noch eine weitere, heute sehr bekannte Gruppe von damals, die Band des Altsaxophonisten Phil Woods, die er The European Rhythm Machine nannte. Mit Gordon Beck am E-Piano, Ron Mathewson am Bass und dem Schweizer in Frankreich Daniel Humer an den Drums. Thank you. Thank you.

Phil Woods and his European Rhythm Machine mit einer längeren Improvisation über Duke Ellingtons Prelude to the Kiss. Dessen Altsaxophonist Johnny Hodges war ein großes Vorbild für Phil Woods, aber natürlich auch Charlie Parker. Der Pianist war bemerkenswert, der Brite Gordon Beck, der von 1935 bis 2011 gelebt hat. Man erzählte sich über ihn, dass er sowohl eine Pilotenlizenz besaß, als auch unter Flugangst litt. Ein Hinweis auf seine komplexe Persönlichkeit. Gordon Beck hatte wenig übrig für Ruhm, Wohlstand und Eigenwerbung. In seinem Klavierspiel vermied er alle Klischees und seine Soli klangen nie routiniert. In Großbritannien und vor allem auf dem Kontinent galt er lange Zeit als einer der großen Jazzpianisten. Und jetzt können wir nochmal zurück zu der Gruppe, die wir ganz am Anfang der Radionacht gehört haben, die Scandinavia Jazz Group mit dem Pianisten Bobo Stenson und dem Bassisten Palle Danielsson. Der Saxophonist ist Leonard Oberg, der wie Karl Berger auch große Anstöße durch Don Cherry bekam in Richtung Weltmusik, aber auch durch den in Schweden lebenden Komponisten George Russell. Wie in Deutschland waren auch in Skandinavien ab den 60er Jahren die Radio-Jazz-Gruppen ein wichtiges Betätigungsfeld, so auch für diese Musiker, die zur Burg Altena zum dritten New Jazz Meeting 1972 angereist kamen. Leonard Oberg gehörte in Skandinavien zu den Pionieren eines weltoffenen Jazz in Bands wie Rena Rama und Oriental Wind. Scandinavia Jazz Group mit Lennart Oberg, Bobo Stenson, Palle Danielsson und Bengt Berger, der zuletzt wunderbar im Duo am Schlagzeug mit dem Bassisten Palle Danielsson zu hören war. Jetzt sind wir im Jahr 1973. Am 24. Juni 1973 trat, nachdem die Besucher auf Burg Altena schon ein Dutzend Bands erlebt hatten, das Teru Masahino Quintett aus Japan als letzter Act auf die Bühne. Und diese Band sorgte dann für eine Sensation. Es war mit Sicherheit der Höhepunkt des vierten New Jazz Meetings. Das bin nicht ich, der da spielt, sagte Teru Masahino. Mein Körper wird benutzt, damit die Trompete gespielt wird. Eine Stimme von oben sagt es mir und ich gebe es weiter an die, die zuhören wollen. Vielleicht sagt die Stimme Liebe, nur das. Ich bin einfach nicht da. Dieser Musiker wurde 1942 in Tokio geboren, lebt heute schon seit langem in New York und gilt als einer der großen Jazzmusiker Japans aus seiner Generation. Und wir hatten es damals dem Plattenproduzenten Horst Weber von Enya Records in München und seiner Begeisterung für Japan zu verdanken, dass Musiker wie Taro Masahino in Deutschland auftraten. Weber machte auch großartige Alben mit dem Pianisten Yusuke Yamashita und dem legendären Shakuhachi-Flötisten Hosan Yamamoto. Der Trompeter Taro Masahino kam sehr früh zum Jazz durch seinen Vater, einen Stepptänzer und Trompeter, der seinem vierjährigen Sohn zeigte, wie Tapdance geht. Mit 9 Jahren trat Taro Masahino schon als Trompeter öffentlich auf. In den 50ern, also als Teenager, wurde er bereits Profimusiker. Dann hat er 1969 seine erste eigene Band gegründet, 4 Jahre vor dem Auftritt auf Burg Altena. 2 Jahre später trat er bei den Berliner Jazztagen mit großem Erfolg auf und arbeitete mit dem unlängst verstorbenen großen Pianisten Masabumi Kikuchi. Dann ging er 1975 nach New York und freundete sich mit dem größten Idol seines Lebens, mit Miles Davis, an. Hören Sie also jetzt Taro Masahino, Trompete, Mikio Masuda, Piano, Yoshi Ikeda, Bass, Yuji Imamura Kongas und Taro Masas Bruna am Schlagzeug, sein Bruder Motohiko Hino. Thank you. Deutschlandfunk.